Das Zeitalter der Propheten entspricht nicht der jüdischen Zeit, sondern der vorhergehenden, in welcher der Pakt schon in Vorbereitung war. Wir können dazu sagen, dass schon vor langer Zeit der Archetypus des Herrn der Finsternis von seinen außerirdischen Abgründen aus ihm seine ganze Aufmerksamkeit widmete. Es ist nicht erforderlich, das schon in meinem Buch Das Goldene Band über dieses Drama geschriebene zu wiederholen, obwohl die Wiederholung für die heutigen, mit Blindheit geschlagenen Menschen nötig wäre. Die Rassenpolitik, die Religion des Gegenblutes, um so zu sagen, die den Juden durch den Juden aufgezwungen wurde, ist eine fanatische Wissenschaft, der er sich niemals mehr widersetzen kann. Wenn es erforderlich erscheint, nehmen sie dosiert arische Gene auf, jedoch nicht zu viel, um nicht ihre tierischen Charakter- und Gesichtszüge zu verlieren, die sie als Zeichen ihrer Auserwähltheit, auf diese und keine andere Art, die ihr Archetypus und ihr infrahumaner Demiurg bevorzugen, bewahren müssen. Es ist ihnen die Ehe mit nichtjüdischen Frauen verboten, die Übertretung bestätigt das Gesetz. Alle Rothschilds mussten Jüdinnen heiraten. Wenn dies dennoch nicht geschah, dann, weil es die Synagoge ausdrücklich erlaubt hatte, da man andere Ziele damit verfolgte. Wahrhaftig, wie gesagt, der Rassismus dieser Gegenrasse lässt das von Hitler und der SS Unternommene als ein leichtes Kinderspiel erscheinen. Die schon gestellte beunruhigende Frage, warum unter allen Bastardvölkern der Erde, die zahlreich sind, nur das Jüdische dem tödlichen Gesetz der Vernichtung entgangen ist. Goethe hat sein Verschwinden vorausgesagt, dies ist jedoch nicht eingetreten und wird auch nicht geschehen. Wird mit dem Mysterium jenes Paktes mit einer nichtmenschlichen Wesenheit beantwortet, die es braucht, denn nur durch dieses Volk wird diese Wesenheit die Ziele der Auflösung und des Chaos erfüllen können. Die Vertreter des anderen Lichtes in das Nichts stürzen und zur Vollendung des Krieges gegen dieselben zu führen. Dieser Pakt wird ihnen, wie versprochen, die materielle Welt geben, immer wenn sie seine Gesetze erfüllen, im Besonderen die der Anordnungen entsprechen, die das Gegenblut betrifft. Und sie erweisen ihm Ehrungen und bringen ihm Opfer, weil jenes Schattenwesen von diesen Opfern lebt und sich von dem Leben dieser Sklaven nährt. Der Pakt muss die Klausel des Nicht-Ewig, des Nicht-Unsterblichen mit einschließen und nur den Triumph im Königreich der dichten Materie, der Macht dieser Materie gestatten. Ein toter Jude ist ein für immer verschwundener Jude im bodenlosen Leib des Archetypus, der nur so leben kann und sich davon ernährt. Düsterer Golem, blutsaugender Dracula. Wenn wir sagen, dass sich ein Jude in der ewigen Wiederkehr vielleicht auch retten könnte, aus dem Kreis der Kreise entweichend, so muss sich dies hier in diesem Kreis heute zu seinen Lebzeiten vollziehen. Danach geht es nicht mehr. Die Anstrengung muss jetzt gemacht werden. Aus allen diesen Gründen hat selbst Hitler erklärt, dass der Jude, auch wenn er ein Scheidim ist, das am weitesten entfernte vom Tier unter den Menschen ist. Weil es eine Gegenrasse, Erzeugnis einer Denkweise, eines Gesetzes, der Wissenschaft des Blutes, der Religion des Gegenblutes ist. Auf gewisse Weise ist es eine Gegenrasse des Geistes, des Gegengeistes. Der würdigste und dramatischste Widersacher im großen Kriege. Sofern die Welt nicht vollends durch den Juden beherrscht und verdorben sein will, kann dies nur durch den esoterischen Hitlerismus vermieden werden. Die Wiederkehr des Führers. So unglaublich und alt diese hier erzählten Geschichten auch scheinen mögen, es sind von allen doch nicht die ältesten. Zu Zarathustras Zeiten gab es diesen Krieg auch. Feinde waren die Turaniden. Im Indien Parasuramas waren es die Assyrer. In unserer Zeit nennen wir sie Juden. Es bleibt sich gleich, denn es ist eine symbolische Angelegenheit von anderen Universen übernommen. Es ist in Wahrheit eine heilige und eine verfluchte Geschichte. Ob dieser Krieg sich in allen Welten ereignen muss, wissen wir nicht. Die Schöpfung selbst scheint ein Krieg, ein Konflikt zu sein. Aber sie hat darum keinen kosmischen, absoluten Dualismus vorzusehen. Dieser hier sichtbare Dualismus dürfte uns nicht betreffen, denn als Nicht-Monotheisten, die Arier waren es nie, sind wir auch keine Monodämonisten. Wenn es mehr als einen Gott gibt, muss dasselbe auch auf die Dämonen, die Herren der Finsternis, anzuwenden sein. Für die Katharer trifft der Konflikt, die Mischung, der Demiurg dieser Welt, den sie Jehova nennen, erst vom fünften Himmel an abwärts auf. Darüber hinaus und höher wurde die Angelegenheit mit anderen unaussprechlichen Welten, möglicherweise ohne entgegengesetzte Paare, unbeschreiblich und unverständlich. Zu Zeiten Hyperboreas gab es diesen Krieg nicht. Hyperborea befand sich jenseits des fünften Himmels der Katharer. Selbst während des großen Krieges, der Mahabharata, und auch im Kriege der Vanen und Asen war der Körper nicht so verstofflicht. Es geschieht nur heute eben deswegen, wenn der Konflikt in der Zerstörung der sichtbaren physischen Welt einmünden wird. Daher ist Hitlers Avatar nicht nur gekommen, ein Yuga abzuschließen, sondern ein Manvantara. Seine Mission war es nicht, die Welt, die physische Erde zu zerstören. Er hätte dies auch nicht tun können. Das ist die Arbeit des Juden und seines Archetypus, des Herrn des Chaos und der Finsternis. Der Jude kann schon nichts anderes mehr machen. Er ist dafür programmiert worden. Die Wiederkehr Kalkis, der zu richten kommt, wird auf einem weißen Pferd erfolgen, ein flammendes Schwert wie einen Drachen schwingend. Die Wiederkehr des Führers an der Grenze der Katastrophe, dem Wechsel des Zeitalters in die neue Zeit, an der Schranke einer Welt zur anderen, der physischen und geistigen Erde, wird in einem Vimana, einer Lichtscheibe, die vom Himmel herabkommt, erfolgen. Auch er wird kommen, zu richten, seine Auserwählten des letzten Bataillons, seines wilden Heeres zu befreien.